hier am Brennpunkt der Kämpfe dieser Tage. Es geht in diesem Kampf da hier vor uns nicht um Häuserblocks. Diesen Begriff als engeren Kampfraum gibt es für den Regimentskommandeur dieses hier im heroischen Kampf stehenden Regiments. Es geht um jedes einzelne Haus. Dann geht der Kampf nicht mehr um die Häuser, dann spielt es sich ab Wohnung zu Wohnung. Da bittet der überhaupt denkbare Nahkampf auf Treppenfluren, zwischen Schlaf- und Wohnzimmer und Küche, oftmals die Wohnung der Verwandten und Bekannten, der hier kämpfenden Soldaten und Volkssturmmänner.